Zum 63. Jahrestag des Sieges des koreanischen Volkes im Vaterländischen Befreiungskrieg gab es am 20. Juli in der russischen Zeitung Wladiwostok einen Artikel mit dem Titel »Die Versenkung des amerikanischen schweren Kreuzers Baltimore im koreanischen Meer vor 66 Jahren«. Darin wurde ausführlich berichtet, dass die heldenmütige Marine der koreanischen Volksarmee mit nur 4 Torpedobooten den amerikanischen schweren Kreuzer Baltimore von 17.000 Tonnen versenkt und einen leichten Kreuzer von 12.000 Tonnen zerstört hatte.